Als der Augenblick für die Umarmungen gekommen war, weinte Madame Homais. Justin schluchzte. Homais als starker Mann verbarg seine Rührung. Er wollte den Überrock seines Freundes eigenhändig bis zum Gartentor des Notars tragen, der Léon im Wagen mitnahm nach Rouen. Dieser hatte gerade noch Zeit, sich von Monsieur Bovary zu verabschieden. Oben auf der Treppe angelangt, hielt er inne, denn er war völlig außer Atem. Bei seinem Eintreten erhob sich Madame Bovary rasch. »Da bin ich noch einmal«, sagte Léon. »Ich wusste es ja.« Sie biss sich auf die Lippen und ein Schwall Blut schoss ihr unter die Haut, die sich rosarot färbte, von den Haarwurzeln bis an den Rand ihres Spitzenkragens. Sie blieb stehen, lehnte sich mit der Schulter gegen die Holztäfelung. »Monsieur ist also nicht zu Hause«, sprach er weiter. »Er ist unterwegs«, sie wiederholte. »Er ist unterwegs.« Daraufhin war Schweigen. Sie betrachteten einander, und ihre Gedanken in gleicher Angst vereint hielten sich eng umschlungen wie zwei bebende Leiber. »Ich würde Bert gern umarmen«, sagte Léon. Emma ging ein paar Stufen hinunter und rief nach Félicité. Schnell warf er einen ausgiebigen Blick um sich, der über die Wände glitt, die Etageren, den Kamin, wie um alles zu durchdringen, alles mitzunehmen. Doch sie kam zurück und die Magd brachte Berthe, die eine Windmühle verkehrt herum an der Schnur baumeln ließ. Léon küsste sie mehrmals auf den Hals. »Leb wohl, armes Kindchen, leb wohl, liebste Kleine, leb wohl!« Und er übergab sie der Mutter. »Gehen Sie wieder mit ihr«, sagte diese. Sie blieben allein. Madame Bovary, die ihm den Rücken kehrte, presste ihr Gesicht gegen eine Fensterscheibe. Léon hielt seine Mütze in der Hand und schlug sie leicht gegen den Oberschenkel. »Es wird regnen«, sagte Emma. »Ich habe einen Mantel«, antwortete er. »Ah!« Sie stand abgewandt, das Kinn gesenkt und die Stirn vorgeschoben. Das Licht glitt darüber hin wie über eine Marmorstatue, bis zur Wölbung der Brauen, ohne dass man hätte wissen können, was Emma am Horizont betrachtete, noch was sie in ihrem Innersten dachte. »So leben Sie denn wohl«, seufzte er. Mit einem Ruck hob sie den Kopf. »Ja, leben Sie wohl. Gehen Sie.« Sie schritten aufeinander zu. Er reichte die Hand. Sie zögerte. »Auf englische Art also«, sagte sie, gab ihm die ihre und zwang sich zu einem Lachen. Léon spürte sie zwischen seinen Fingern und ihm war, als ströme die Substanz seines ganzen Wesens hinab in diese feuchte Handfläche. Dann öffnete er die Hand. Ihre Augen begegneten sich noch einmal. Und er verschwand. Unter der Markthalle angelangt, hielt er inne, und er versteckte sich hinter einem Pfeiler, um ein letztes Mal das weiße Haus mit seinen vier grünen Jalousien zu betrachten. Er glaubte, einen Schatten zu sehen hinter dem Fenster im Zimmer. Aber da löste sich der Vorhang von seinem Haken, als habe niemand daran gerührt, bewegte sacht seine langen, schrägen Falten, die mit einem Schwung auseinanderfielen, dann hing er gerade herab, regloser als eine Gipswand. Léon rannte los. Von weitem erblickte er auf der Straße das Kabriolett seines Chefs und daneben einen Mann im Schurz, der das Pferd hielt. Homais und Monsieur Guillaumin redeten miteinander. Man wartete auf ihn. »Umarmen Sie mich«, sagte der Pharmazeut mit Tränen in den Augen. »Hier ist Ihr Überrock, mein lieber Freund. Schützen Sie sich gegen die Kälte. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Schonen Sie sich.« »Auf, Léon, in den Wagen«, sagte der Notar. Homais beugte sich über den Kotschurz und hauchte mit tränenerstickter Stimme die zwei traurigen Worte »Gute Reise«. »Guten Abend«, erwiderte Monsieur Guillaumin, »los!« Sie fuhren ab und Homais ging heimwärts. Madame Bovary hatte ihr Fenster zum Garten hin aufgemacht und blickte empor zu den Wolken. Sie türmten sich in westlicher Richtung über Rouen und wälzten mit großer Geschwindigkeit ihre schwarzen Voluten, hinter denen die großen Strahlen der Sonne hervorstachen, gleich den Goldpfeilen einer aufgehängten Trophäe, während der übrige Himmel leer war und weiß schimmernd wie Porzellan. Ein Windstoß jedoch bog die Pappeln, und plötzlich fiel Regen, er prasselte auf die grünen Blätter. Dann schien wieder die Sonne. Die Hühner gackerten, Spatzen plusterten ihre Flügel im nassen Gebüsch und auf den Wasserpfützen im Sand trieben die rosa Blüten einer Akazie. »Ach, bestimmt ist er schon weit«, dachte sie. Monsieur Homais kam wie gewöhnlich um 6:30 beim Abendessen. »Na«, sagte er und nahm Platz. »Da haben wir also vorhin unseren jungen Mann auf die Reise geschickt.« »Scheint so«, antwortete der Arzt. Dann mit einer leichten Drehung auf seinem Stuhl. »Und was gibt's bei Ihnen Neues?« »Nichts Besonderes, nur meine Frau war heute Nachmittag ein bisschen aufgewühlt. Sie wissen ja, die Frauen bringt jede Kleinigkeit durcheinander, meine vor allem, und es wäre falsch, sich darüber zu empören, denn ihr Nervensystem ist viel leichter zu beeinflussen als unseres.« »Der arme Leon«, sagte Charles, »wird es ihm gut ergehen in Paris? Wird er sich einleben?« Madame Bovary seufzte. »Aber ich bitte Sie«, sagte der Apotheker und schnalzte mit der Zunge, »die ausschweifenden Gelage im Restaurant, die Maskenbälle, der Champagner, eins folgt aufs andere, das garantiere ich Ihnen.« »Ich glaube nicht, dass er auf Abwege kommt«, hielt Bovary entgegen. »Na, ich genauso wenig«, erwiderte Monsieur Homais lebhaft, »aber er wird sich anschließen müssen, sonst gilt er schnell als Jesuit und...« Sie haben ja keine Ahnung, was für ein Leben diese Spaßvögel führen im Quartier Latin mit den Schauspielerinnen. Außerdem sind die Studenten gern gesehen in Paris. Haben sie nur ein bisschen Geist und Witz, empfängt man sie in der besten Gesellschaft. Und es gibt sogar Damen aus dem Faubourg Saint-Germain, die sich in sie verlieben, was in der Folge Gelegenheit bietet, eine reiche Heirat zu machen. Aber, sagte der Arzt, »mir ist bange um ihn. Er kann dort...« »Sie haben recht«, unterbrach der Pharmazeut, »das ist die Kehrseite der Medaille. Und ständig muss man die Hand auf der Westentasche haben. Nehmen wir einmal an, Sie sind in einem öffentlichen Park. Ein Unbekannter tritt näher, gut gekleidet, sogar Ordensträger. Man könnte ihn für einen Diplomaten halten. Er spricht Sie an, Sie plaudern. Er macht sich angenehm, offeriert Ihnen eine Prise oder reicht Ihnen den Hut.« Dann lernt man sich besser kennen, er nimmt sie mit ins Kaffeehaus, lädt sie ein auf sein Landgut, stellt ihnen nach ein paar Gläschen allerhand Leute vor und fast immer will er bloß ihren Geldbeutel mopsen oder verstrickt sie in üble Sachen. »Das ist schon richtig«, antwortete Charles, »aber ich dachte vor allem an Krankheiten. Typhus zum Beispiel, der befällt gern die Studenten aus der Provinz.« Emma erschauerte. »Schuld an allem ist der Kostwechsel«, fuhr der Apotheker fort, »und die damit einhergehende Störung im gesamten Organismus und außerdem das Pariser Wasser, verstehen Sie? Die Gerichte in den Restaurants, all diese gewürzten Speisen bringen am Ende das Blut in Wallung und sind, was immer man auch sagen mag, nicht vergleichbar mit einem guten Portefeu. Ich für mein Teil habe stets der bürgerlichen Küche den Vorzug gegeben. Sie ist gesünder. Als ich in Rouen Pharmazeutik studierte, hatte ich darum auch in einer Pension genommen. Ich aß mit den Professoren.« Und er fuhr fort, seine allgemeinen Ansichten und persönlichen Sympathien darzulegen, bis Justin ihn holen kam, denn er musste noch eine Eiermilch zubereiten. »Keinen Augenblick hat man Ruhe«, rief er, »ständig angekettet. Nicht eine Minute kann ich aus dem Haus, wie ein Ackergaul Blut und Wasser schwitzen. Dieses Joch.« Dann schon auf der Schwelle. »Übrigens«, sagte er, »wissen Sie schon das Neueste?« »Was denn?« »Höchstwahrscheinlich«, erwiderte Homais, zog die Brauen hoch und machte ein ganz bedeutsames Gesicht. kommt die Landwirtschaftsausstellung der Seine Inférieure in diesem Jahr nach Yonville-la-Baie. Wenigstens verbreitet sich das Gerücht. Heute Morgen stand auch etwas in der Zeitung. Für unseren Bezirk wäre das ungeheuer wichtig. Aber wir reden später noch davon. Ich sehe gut. Besten Dank, Justin hat die Laterne. Mit dem folgenden Morgen begann für Emma ein schwarzer Tag. Alles schien verhüllt in düstere Schleier, die undeutlich an den Dingen hafteten, und der Kummer fegte durch ihre Seele mit leisem Geheul wie der Winterwind durch verwahrloste Schlösser. Es war jenes Grübeln, dem wir uns hingeben, wenn etwas unwiederbringlich verloren ist. Die Niedergeschlagenheit, die uns nach jeder vollendeten Tatsache befällt, jener Schmerz schließlich, der hervorgerufen wird durch den Stillstand jeder gewohnten Bewegung, das jähe Verebben einer stetigen Schwingung. Wie bei der Rückkehr aus La Vaubyessard, als die Quadrillen durch ihren Kopf wirbelten, befiel sie finstere Melancholie, dumpfe Verzweiflung. Leon wirkte jetzt noch größer, schöner, anziehender, nebulöser. Obwohl er getrennt war von ihr, hatte er sie nicht verlassen, er war zugegen, und die Wände ihres Hauses schienen seinen Schatten festzuhalten. Sie konnte ihren Blick nicht losreißen vom Teppich, über den er geschritten war, von den leeren Möbeln, auf denen er gesessen hatte. Der Fluss strömte weiter und trieb seine kleinen Wellen langsam dahin neben dem rutschigen Uferweg. Hier waren sie oft spazieren gegangen, im gleichen Gemurmel der Wogen auf den moosigen Steinen. Wie gut war die Sonne gewesen, wie gut jeder Nachmittag, allein im Schatten, ganz hinten im Garten. Er las immer laut vor, ohne Kopfbedeckung, auf einem Hocker aus dürren Latten. Der frische Wind von der Wiese zerrte an den Blättern des Buches und an der Kapuzinerkresse in der Laube. Ach, nun war er fort. Der einzige Zauber in ihrem Leben, die einzige Hoffnung auf Seligkeit. Warum hatte sie nach diesem Glück nicht gegriffen, solange es da war? Warum hatte sie es nicht festgehalten, mit beiden Händen, auf beiden Knien, als es entschwinden wollte? Und sie verwünschte sich, weil sie Leon nicht geliebt hatte. Es dürstete sie nach seinen Lippen. Das Verlangen überkam sie, ihm nachzueilen, sich in seine Arme zu werfen, ihm zu sagen, da bin ich, ich gehöre dir. Doch Emma ließ sich von den Schwierigkeiten des Unterfangens entmutigen, und ihr Begehren, vermengt mit der Reue, regte sich umso drängender. Von nun an wurde der Gedanke an Leon zum Mittelpunkt ihrer Langeweile. Er knisterte dort stärker als in der russischen Steppe ein Feuer, das Reisende im Schnee zurücklassen. Sie stürzte sich darauf, schmiegte sich an, stocherte vorsichtig in der Glut, die zu erkalten drohte. Sie suchte nach allem, was zum Anfachen dienen konnte. Und die fernsten Erinnerungen wie die unmittelbarsten Anlässe, was sie empfand und was sie ersann, ihr Verlangen nach Lust, das sich verströmte, ihre Glückspläne, die im Wind knarrten wie abgestorbene Äste, ihre fruchtlose Tugend, ihre verkümmerten Hoffnungen, die häusliche Misere, alles raffte sie zusammen, alles nahm und alles benutzte sie, um ihre Traurigkeit zu schüren. Doch mit der Zeit loderten die Flammen weniger hoch, denn entweder erschöpfte sich der Vorrat von allein oder es war zu viel angehäuft worden. Die Liebe erkaltete allmählich durch Abwesenheit, die Wehklage erstickte unter Gewöhnung, und dieser Feuerschein, der ihren fahlen Himmel rötete, wurde immer trüber und verblasste nach und nach. In ihrem tauben Bewusstsein hielt sie sogar den Abscheu vor dem Ehemann für Sehnsucht nach dem Geliebten, das Brennen des Hasses für die Wärme der Zärtlichkeit. Weil aber der Sturm immer noch tobte und die Leidenschaft zu Asche verbrannte, keine Hilfe kam, keine Sonne aufging, herrschte überall dunkle Nacht. Und sie war verloren in schrecklicher Kälte, die ihr durch Mark und Bein drang. Wieder begannen die schlimmen Tage von Tost. Sie fühlte sich noch viel unglücklicher, denn sie hatte Erfahrung mit Kummer und die Gewissheit, er werde nicht enden. Eine Frau, die so große Opfer gebracht hatte, konnte sich Launen erlauben. Sie kaufte einen altertümlichen Betschemel und sie zahlte in einem Monat 14 Francs für Zitronen, um ihre Fingernägel zu pflegen. Sie schrieb nach Rouen wegen eines blauen Kaschmirkleids. Sie holte sich bei Lheureux die schönste Seidenschärpe, sie schlang sie über ihrem Hauskleid um die Taille und bei geschlossenen Läden, ein Buch in der Hand, lag sie mit dieser Aufmachung auf einem Kanapee. Häufig änderte sie ihre Frisur. Sie trug das Haar à la chinoise in weichen Locken in geflochtenen Zöpfen. Sie zog den Scheitel seitlich am Kopf und rollte die Haare nach innen wie ein Mann. Sie wollte Italienisch lernen. Sie kaufte Wörterbücher, eine Grammatik, einen Vorrat von weißem Papier. Sie versuchte sich an ernster Lektüre, Geschichte und Philosophie. Nachts schreckte Charles manchmal aus dem Schlaf und glaubte, man hole ihn zu einem Kranken. »Ich komme«, lallte er. Es war das Zischen eines Streichholzes, das Emma anriss, um die Lampe wieder zu entzünden. Doch mit ihren Lektüren war es wie mit ihren Stickereien, die alle angefangen ihren Schrank füllten. Sie griff nach ihnen, legte sie weg, holte sich andere. Sie hatte Stimmungen, bei denen man sie leicht zu Torheiten verleiten konnte. Eines Tages behauptete sie ihrem Mann gegenüber, sie hätte Lust, ein großes Glas Schnaps zu trinken. Und da Charles so dumm war, sie herauszufordern, leerte sie es bis auf den letzten Tropfen. Trotz ihres flatterhaften Wesens, wie die Bürgerinnen von Yonville sich ausdrückten, wirkte Emma nicht froh und gewöhnlich lag um ihre Mundwinkel jene starre Verkrampftheit, die das Gesicht alter Jungfern und gestürzter Ehrgeizlinge zerknittert. Sie war gleichmäßig blass, weiß wie ein Leintuch. Die Haut spannte sich an den Nasenflügeln, ihre Augen blickten zerstreut. Weil sie an den Schläfen drei graue Haare entdeckt hatte, sprach sie viel vom nahenden Alter. Oft hatte sie Schwächeanfälle. Eines Tages spuckte sie sogar Blut, und als Charles zu Hilfe eilte, sich besorgt zeigte, »Ach was«, wehrte sie ab, »ist doch alles gleich.« Charles flüchtete in sein Sprechzimmer, und er weinte, beide Ellbogen auf den Tisch gestützt, in seinem Schreibtischsessel unter dem phrenologischen Schädel. Dann schrieb er an seine Mutter und bat sie zu kommen, und sie führten miteinander endlose Gespräche über Emma. Welchen Entschluss fassen? Was tun, da sie nun einmal jede Behandlung ablehnte? »Weißt du, was deine Frau bräuchte?« begann Mutter Bovary von neuem. »Richtige Beschäftigungen, Handarbeit. Wenn sie, wie so viele andere, gezwungen wäre, ihr Brot zu verdienen, hätte sie nicht diese Zustände. Das kommt von all dem Zeug, das sie in ihren Schädel stopft, und von dem Müßiggang, in dem sie lebt.« »Aber sie beschäftigt sich doch«, sagte Charles. »Ach so, sie beschäftigt sich. Womit denn? Sie liest Romane, schlechte Bücher, Werke, die gegen die Religion sind und in denen Priester verhöhnt werden, mit Reden, die von Voltaire stammen. Aber das alles hat Folgen, mein armes Kind, und wer keine Religion hat, nimmt immer ein böses Ende.« Es wurde also beschlossen, Emma am Romanlesen zu hindern. Das Unterfangen war nicht ganz leicht. Die gute Alte wollte die Sache in die Hand nehmen. Auf der Heimreise würde sie in Rouen höchstpersönlich zum Inhaber des Lesekabinetts gehen und ihm klarmachen, dass Emma ihre Abonnements kündige. Hätte man nicht sogar das Recht, die Polizei einzuschalten, wenn der Buchhändler hartnäckig blieb und sein Vergiftungswerk fortsetzte? Der Abschied zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter war kühl. In den 3 Wochen, die sie miteinander verbracht hatten, waren keine 4 Worte gewechselt worden, außer den kurzen Mitteilungen und Höflichkeiten, wenn sie bei Tisch saßen und abends, bevor sie zu Bett gingen. Die alte Madame Bovary fuhr an einem Mittwoch, als Markttag war, in Yonville. Der Platz war schon am frühen Morgen überfüllt mit Karren, die sich hinten aufgekippt und Deichselstangen in der Luft von der Kirche bis zum Gasthof entlang der Häuser reihten. Auf der anderen Seite standen Buden aus Leinwand, wo Baumwollzeug verkauft wurde, Decken und Wollstrümpfe, dazu noch Halfter für die Pferde und Packen blauer Bänder, deren Enden im Winde flatterten. Auf dem Boden waren Eisenwaren ausgebreitet, zwischen Eier, Pyramiden und Käsekörbchen, aus denen klebrige Strohhalme schauten. Neben den Getreidemaschinen gluckten Hühner in niedrigen Käfigen und reckten ihre Hälse durch die Stäbe. Das Menschengewühl, das sich am gleichen Ort staute und nicht fortbewegen wollte, drohte bisweilen die Auslage der Apotheke einzudrücken. Mittwochs war sie immer voll, und man drängelte sich, weniger um Arzneien zu kaufen, als um in die Sprechstunde zu gehen. So groß war das Ansehen des Herrn Homais in den umliegenden Dörfern. Seine unerschütterliche Dreistigkeit hatte die Landleute beeindruckt. In ihren Augen war er ein größerer Arzt als alle Ärzte. Emma lehnte an ihrem Fenster. Hier stand sie oft. Das Fenster in der Provinz ersetzt Theater und Promenade und ergötzte sich am Gewimmel all dieser Tölpel. Da erblickte sie einen Herrn in grünsamtenem Gehrock. Er trug gelbe Handschuhe, obwohl seine Füße in derben Gamaschen steckten, und er schritt auf das Haus des Arztes zu, gefolgt von einem Bauern, der mit gesenktem Kopf und bedächtiger Miene einherging. »Dürfte ich, Monsieur, sprechen?« fragte er Justin, der vor der Tür mit Félicité plauderte. Und da er ihn für den Hausdiener hielt, »bestellen Sie, Monsieur Rodolphe Boulanger von La Huchette, sei da.« Nicht aus Grundbesitzerdünkel hatte der Ankömmling seinem Namen das »von« hinzugefügt, sondern um sich vorzustellen und bekannt zu machen. La Huchette nämlich war ein Landgut unweit von Yonville, dessen Schloss er vor kurzem gekauft hatte, zusammen mit zwei Gehöften, die er selbst bewirtschaftete, ohne sich jedoch übermäßig anzustrengen. Er führte ein Junggesellenleben und stand in dem Ruf, er habe Einkünfte von wenigstens 15.000 Livres.